Nun ist es aber an der Zeit, wenigstens kurz das Wissenswerteste über die Anfänge des Glasperlenspiels zu berichten. Es entstand, wie es scheint, gleichzeitig in Deutschland und in England. Und zwar in beiden Ländern als Spielübung in kleinen Kreisen von Musikgelehrten und Musikern. Vergleicht man allerdings den anfänglichen Zustand des Spieles mit dem späteren und heutigen, so ist es, als vergliche man eine musikalische Notenschrift aus der Zeit vor 1500 und ihre primitiven Notenzeichen mit einer Partitur aus dem 18. Jahrhundert oder gar mit einer aus dem 19. mit ihrer verwirrenden Überfülle an abgekürzten Bezeichnungen für Dynamik, Tempi, Phrasierung und so weiter. Das Spiel war zunächst eine witzige Art von Gedächtnis- und Kombinationsübung unter den Studenten und Musikanten, bevor es an der Musikhochschule von Köln erfunden wurde und seinen Namen erhielt, den es auch heute nach so vielen Generationen noch trägt, obwohl es seit langer Zeit mit Glasperlen nichts mehr zu tun hat. Dieser Glasperlen bediente sich der Erfinder Bastian Perrot aus Calw, ein etwas wunderlicher Musiktheoretiker, anstelle von Buchstaben, Zahlen, Musiknoten oder anderer grafischer Zeichen. Es war anfänglich eher eine Gedächtnis- und Improvisierübung, wie sie einst möglicherweise ganz ähnlich, wenn auch nicht theoretisch in Formeln, sondern praktisch am Cembalo mit der Laute, der Flöte oder der Singstimme bei eifrigen Musik- und Kontrapunktschülern in der Zeit von Schütz, Pachelbel und Bach mochte im Schwange gewesen sein. Bastian Perrot, ein Freund handwerklicher Betätigung, konstruierte sich nach dem Vorbild naiver Kugelzählapparate für Kinder einen Rahmen mit einigen Dutzend Drähten darin, auf welchen er Glasperlen von verschiedener Größe, Form und Farbe aneinanderreihen konnte. Die Drähte entsprachen den Notenlinien, die Perlen den Notenwerten und so weiter. So baute er aus Glasperlen musikalische Zitate oder erfundene Themata, veränderte, transponierte, entwickelte sie, wandelte sie ab und stellte ihnen andere gegenüber. Dies war, was das Technische betrifft, zwar eine Spielerei, gefiel aber den Schülern. Kaum 2-3 Jahrzehnte später scheint das Spiel unter den Musikstudenten an Beliebtheit eingebüßt zu haben, dafür aber von den Mathematikern übernommen worden zu sein. Bei diesen wurde das Spiel dann zu einer hohen Beweglichkeit und Sublimierungsfähigkeit gebracht und gewann schon etwas wie ein Bewusstsein seiner selbst und seiner Möglichkeiten. Das Spiel wurde zeitweise von beinahe allen Wissenschaften übernommen und nachgeahmt, das heißt auf ihr Gebiet angewendet. Die analytische Betrachtung der Musikwerte etwa hatte dazu geführt, dass man musikalische Abläufe in physikalisch-mathematische Formeln einfing. Wenig später begann dann die Philologie mit dieser Methode zu arbeiten und sprachliche Gebilde nach der Weise auszumessen, wie die Physik Naturvorgänge maß. Und so entdeckte man auf diesem Wege in den verschiedensten Wissenschaften zwischen den so gewonnenen abstrakten Formeln immer neue Beziehungen, Analogien und Entsprechungen. Wer das Glasperlenspiel nicht kennt, möge sich das Schema dieses Spiels etwa ähnlich vorstellen wie das Schema einer Schachpartie. Nur, dass die Bedeutungen der Figuren und die Möglichkeiten ihrer Beziehungen zueinander und ihrer Einwirkung aufeinander vervielfacht gedacht und jeder Figur, jeder Konstellation, jedem Schachzug ein tatsächlicher, durch eben diesen Zug, diese Konfiguration und so weiter symbolisch bezeichneter Inhalt zuzuschreiben wäre. Knechts Studienjahre galten nun aber nicht allein dem Glasperlenspiel. Er hatte sich die Aufgabe gestellt, die in einem solchen Spielplan enthaltenen Inhalte, Prinzipien, Werke und Systeme aufs Genaueste kennenzulernen und im Lernen einen Weg durch verschiedene Kulturen, Wissenschaften, Sprachen, Künste, Jahrhunderte zurückzulegen. Außerdem hatte er sich, was keinem seiner Lehrer bekannt war, die Aufgabe gestellt, an diesen Objekten die Systeme und Ausdrucksmöglichkeiten der Glasperlenspielkunst auf das Genaueste nachzuprüfen. Um das Resultat im Voraus mitzuteilen, er fand hier und dort eine Lücke, ein Ungenügen, Im Ganzen aber muss unser Glasperlenspiel seiner zähen Prüfung standgehalten haben, sonst wäre er nicht am Ende zu ihm zurückgekehrt. Neben seiner intensiven Beschäftigung mit dem Glasperlenspiel hat Josef Knecht in jener Zeit weiterhin die von der obersten Schulleitung erwünschten Lebensläufe geschrieben. Sie machen den Wunsch unseres Helden nach eigenem Ausdruck anschaulich und sind uns daher wert und teuer. Denn wenn auch seit Generationen das Dichten in Kastalien verpönt war und teils durch die Wissenschaften, teils durch das Glasperlenspiel ersetzt wurde, so hat sich der Gestaltungstrieb des Jugendalters dadurch nicht etwa verloren. Gerade in den Lebensläufen fand er ein erlaubtes Feld der Betätigung, und so mancher Verfasser machte dabei die ersten Schritte ins Land der Selbsterkenntnis. Von den uns erhalten gebliebenen Lebensläufen sind zwei Fragment geblieben. Von den drei ausgearbeiteten trägt einer den Titel »Der Beichtvater«.